Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht wieder freie Themen bei uns. Das heißt, ihr könnt hier ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0180 5678 111. Es gibt ein Thema, über das ich auch gerne mit euch reden würde wollen. Und zwar wird der Kölner Express morgen, wir haben die Zeitung heute schon, mit dieser grandiosen Schlagzeile aufmachen. Papst, Doppelpunkt, ein Tag kein Sex, Sünden weg. Das muss man erstmal verdauen, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Papst, Doppelpunkt, ein Tag kein Sex, Sünden weg. Und dann steht ja weiter dazu, Papst Johannes Paul II. Sagt zum heiligen Jahre 2000, Doppelpunkt, wenn wir einen Tag lang auf Sex verzichten, nicht rauchen oder Alkohol trinken, bekommen wir Sünden erlassen. Das ist eine grandiose Sache, eine ganz tolle Überlegung. Ich würde gerne mit euch darüber reden, was ihr von dieser Papst-Idee haltet. Neuer Sündenablass, ein Tag kein Sex, Sünden weg. Also, ich würde gerne auch darüber mit euch reden. 0180 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 110. Denise oder Dennis? Denise. Denise. Hallo. 16 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ich wollte mit dir über meinen Freund reden, mit dem ich 2 Wochen zusammen bin heute. So frisch und, noch? Heute auf den Tag genau 2 Wochen. Heute auf den Tag genau, da seit einer Stunde. Seit einer Stunde. Ja. Die Sektkorken sind geflogen, oder? Ja, so ungefähr. Die Sektknochen, das ist auch wieder sehr lustig. Also erzähl. Ja. Also ich liebe meinen Freund. Ja. Also denke ich. Und ich kann ihm das aber nicht sagen. Du kannst es ihm nicht sagen? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, er sagt es mir immer wieder und will dann halt auch eine Antwort hören, aber ich weiß nicht, guck den dann an, dann werde ich ganz rot und dann kann ich ihm das nicht sagen. Was sagt er denn zu dir? Ja, dass er mich liebt und also er sagt, wenn ich dann nicht antworte, dann meint er, ja, was ist los? Sagt er, ich hab dich lieb oder sagt er, ich liebe dich? Oh. Ja, und er meinte, das wäre Liebe auf den ersten Blick gewesen und da glaube ich nicht so ganz dran. Ja. Warum glaubst du da nicht so ganz dran? Ja, ich glaube nicht an Liebe an den ersten Blick überhaupt. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil Liebe entwickelt sich erst so. Man kann zwar verliebt sein, aber... Ja. Also, ich bin da deiner Auffassung, Denise. Ich glaube da auch nicht dran, Liebe auf den ersten Blick. Das ist keine Liebe, das ist irgendwie... Da ist man fasziniert von jemandem, weil er oder sie äußerlich ganz, ganz hübsch aussieht. Aber Liebe ist das natürlich nicht. Nee. Also bin ich deiner Meinung. Ja, wenn er das dann so zu dir sagt, glaubst du ihm das denn nicht? Weil du denkst, wir sind noch gar nicht lange genug zusammen. Das kann der eigentlich gar nicht so sagen. Doch, jetzt im Moment glaube ich ihm schon. Ja. Weil, weiß nicht, das kommt irgendwie aus dem Herzen, so, das merke ich. Das merkst du. Ja. Ja, aber ich kann nicht antworten, ich weiß nicht, wenn dann so aufgeregt, ich krieg dann kein Wort raus. Aber du kannst mir sicher antworten. Erzähl mir doch, was du für ihn empfindest. Ja, alles. Alles? Ja. Also auch. Also ich würde alles hingeben. Ja. Denke ich. Dir ist es nicht möglich, ihm zu antworten, wenn er dir gegenüber sitzt? Nein. Wo ist er denn jetzt im Moment? Zu Hause. Könnte es vielleicht zufällig sein, dass er diese Sendung... Ehrlich? Ja, das habe ich ihm sogar gesagt. Ehrlich? Ja. Das hast du ihm sogar gesagt, dass du hier anrufst? Ja. Dann interpretiere ich daraus, dass du ihn gerne über diese Sendung ansprechen möchtest. Ja. Denise, das musst du jetzt machen. Ja, alles klar. Wie heißt er denn? Sebastian. Ohrenspitzen. Ja, Sebastian, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich über alles liebe und dich niemals verlieren will. Hey. Ja. Was meinst du, was der Sebastian jetzt glücklich zu Hause auf seinem Sofa sitzt? Oder ja, wo das auch kann immer. Ich mir vorstellen. Kann das sein, dass ihr beiden jetzt gleich noch telefoniert miteinander? Ich weiß nicht, vielleicht ruft er mich an. Sebastian, ruf sie bitte an. Ruf sie bitte an. Ja, hoffe ich mal. Auf das aus diesen 2 Wochen vielleicht, sagen wir 20 Jahre werden. Ja, hoffe ich mal. Zumindest 2 Jahre. Ja. 2 super glückliche Jahre. Ja. ich habe noch mal eine Bitte an dich. Ja? Kann meine Freundin auch eine Liebeserklärung machen? Die sitzt gerade neben mir und... Also wenn wir schon dabei sind, dann gib sie mal her. Tschüss, Denise. Ja, hallo. Mit wem rede ich jetzt? Mit der Miriam. Mit der Miriam? Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich bin jetzt erst 1 Woche mit meinem Freund zusammen. Alles ganz frisch bei euch. Ja, wir haben zusammen kennengelernt. Mhm. Ja, und ich wollte mal auch sagen, dass ich ihn super lieb habe und... Wie heißt er denn? Gerrit. Gerrit? Ja. Schöner Name. Ja. Wirst du auch rot, wenn er zu dir sagt, ich hab dich gerne und lieb? Ja, eigentlich schon. Oh, da seid ihr beiden so richtig seelenverwandt, ihr beiden Freundinnen. Ja. Ja. Also okay, dann machen wir es jetzt auch ganz offiziell. Hört der Gerrit denn noch zu heute Abend? Oder ich sieht weiß zu? Nicht genau. Könnte sein, ne? Ja. Aber wie ich euch kenne, habt ihr diese Sendung jetzt auch aufgezeichnet. Genau. Sprich ihn nochmal ganz klar an, Miriam. Ja, Gerrit, ich wollte nur sagen, dass ich dich super lieb hab und dass ich auch hoffe, dass es was Längeres wird. Ich kenne jetzt mindestens zwei ganz glückliche Jungs in Deutschland. Nämlich Sebastian und Gerrit. Ja, ich hoffe doch. Ihr beiden Lieben. Ja. Ich hoffe, dass es da jetzt noch Telefonate gibt heute Nacht. Ja, und wünsche euch viel Glück für die nächste Zeit. Ja, danke schön. Tschüss zusammen. Ja. Tschüss. Tschüss. Mike, 21 Jahre alt. Hi. Hallo? Ja. Dorian. Der ja, ist hallo hier. Dorian. Ja, hallo Mike. Ja, warum ich anrufe? Und zwar, gestern war ja dein Thema Folter. Ja. Und da bin ich nicht mehr ganz durchgekommen. Ich weiß nicht, ob man das Folter nennen kann, das ist vielleicht übertrieben. Ich kann ja mal erzählen. Also das war 95. Mhm. Da war ich im Knast gewesen, in U-Haft. Mhm. Und dort ist das Ganze passiert. Also wir haben dort jemanden gequält. Mhm. Und zwar... Wen? Ja, ein Mithäftling? Ja. Der wurde zu uns verlegt in die Zelle. Und da hat sich halt nachher herausgestellt, dass es ein Kinderschänder war. Wie viele Leute wart ihr in der Zelle? Wir waren zu viert. Also vier Leute? Ja. Also mit ihm vier? Ja, mit ihm vier. Mhm. Und wie hat sich das herausgestellt? Hat er das erzählt? Vermutlich doch nicht. Nee, das hat er nicht erzählt. Also der war gerade seit zwei Tagen da, mhm, und hat uns noch nicht was erzählt, was er gemacht hat. Mhm. Und halt, der hat ja seinen Haftbefehl dabei, wenn er reinkommt, ne? Mhm. In die Zelle. Und das haben wir halt nachher gesehen. Und da stand das halt alles genau drin, ne? Was er halt so gemacht hat. Also jetzt, was man so sehen konnte. Mhm. Du weißt ja im Knast, wie die Leute angesehen sind, ne? Das weiß ich ja. Und, ich ja, glaube, auf der ganzen Welt gehören die zu der untersten Kategorie von Knastinsassen. Mhm. Was habt ihr mit denen gemacht? Ja, also das fing an, abends, als dann halt die Tür zu war, ne? Also ich lag erst im Bett, wir waren noch am Fernsehen gucken und dann fing drüben, der neben dem halt lag, an, den erstmal so anzusprechen darauf, hier, was er da überhaupt gemacht hat und so, und dann fing er halt an, ihn zu schlagen und so, ne? Mhm. Und dann sind wir halt daraufhin auch rüber, mhm, haben halt mitgemacht und ja, also wir haben ihn zusammengeschlagen, wir haben ihn so gequält, verschiedene Sachen. Was denn? Ja, der musste Urin trinken. Welchen Urin, seinen eigenen oder euren? Von uns, ja. Mhm. Da haben wir den mit dem Handtuch ausgepeitscht. Mhm. Wir haben den da so richtig fertig gemacht und bloßgestellt, wir haben den nackt ausgezogen, mhm, der hat die Zelle geputzt, der hat alles gemacht, also für uns. Was heißt bloßstellen? Ja, also das ging ja tagsüber weiter, ne? Das spricht sich ja ziemlich herum. Mhm. Also das war so eine, das war Haus 17 war das, das war halb offen gewesen, mhm, und da waren also nicht so viele Gefangene, ne? Also das hat sich halt in dem Haus schnell rumgesprochen. Mhm. Ja, und tagsüber hatten wir halt manchmal Zeiten, da waren die Beamten nicht da. Mhm. Da hatten wir den also unter uns und da hat er für jeden die Zelle sauber gemacht. Also für die vielen anderen auch, nicht nur für euch vier, ne? Ja, insgesamt waren wir da unten 12 zu 12 Jugendlichen. Oben waren noch ungefähr 30, 40 Erwachsene gewesen. Was war denn so deiner Einschätzung nach, so von heute aus betrachtet, das Schlimmste, was ihr mit ihm gemacht habt? Das Schlimmste? Mhm. Wo du sagst, das war das Krasseste eigentlich. Also ich sag mal, wir waren noch, sag ich mal, gut zu dem. Also wir haben ihn, also was haben wir mit dem alles gemacht? Also der hat Fußtritte bekommen, wir haben ihn halt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Mhm. Wir haben ihn also zusammengetreten, richtig. Mhm. Ne? Und das hat er jeden Abend bekommen. Halt. Jeden Abend? Wie lange ging das? Ja, der war zwei Wochen da gewesen. Mhm. Und dann war uns das alles auch zu viel gewesen, weil das hat sich dort auch gegenüber rumgesprochen, mhm, und die kamen tagsüber an die Gitter, wollten den sehen, die haben den auch geschlagen, also auch... Die anderen Mithäftlinge? Ja, ja. Haben die das Wachpersonal das mitbekommen? Die Schläge nicht direkt, aber so die allgemeine Haltung schon. Haben die den Mund gehalten? Ja. Mhm. Also einmal war eine Situation, da waren wir alle in der Zelle gewesen. Mhm. Wir hatten den Typ halt auf den Tisch gestellt, mhm, und der musste für uns tanzen. Ne? Wir haben Musik angemacht und wir haben den auf den Tisch tanzen lassen. So, ne? Mhm. Wir haben den da so... Vermutlich auch noch nackt, oder wie? Ja, ne, nicht direkt. Mhm. Wir haben den dann auf die Füße geschlagen und so Sachen, mhm, und haben den da halt lächerlich gemacht. Mhm. Und da kam ein Beamter rein, mhm, der hat das gesehen, mhm, hat nur gelacht und hat wieder die Tür abgeschlossen. Mhm. Also ist dann wieder rausgegangen. Du sagst, es war ein Kinderschänder. Was genau hat er gemacht? Ja, das Komische daran war, also die ganze Familie von dem saß im Knast. Ne? Mhm. Die Mutter war in Ostendorf gewesen, mhm, der die Schwester war da gewesen, die Oma war da gewesen, die waren alle damit verwickelt. Mhm. Es war 95 gewesen, das war in der Nähe von Aachen. Vielleicht weißt du das von den Zeitungen auch. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also die haben von der eigenen Familie die beiden Kinder missbraucht. Mhm. Und er war der Bruder oder was, oder der Vater? Von seiner Mutter die Schwester, also die eigene Oma, mhm, von der Schwester die Kinder. Mhm. Ach so. Mhm. Und er war ja vermutlich in deinem Alter dann, ne? Um die 20 rum, oder? Der war 23. 22. Mhm. Mhm. Weißt du, was aus dem Typ geworden ist? Ja, der wurde verurteilt, habe ich gehört. Er hat irgendwie 4 Jahre bekommen oder so. Mhm. Also der wurde ja nachher verlegt, ne? Von unserem Haus weg. Ja, nach 2 Wochen sagst du, ne? Ja, wir haben den selber darauf angesprochen, wir haben gesagt, jetzt reicht's so, du wirst ansprechen, dass du hier verlegt wirst, sonst prügeln wir dich hier noch raus. So. Mhm. Wir hatten einfach keinen Bock auf den Typen. Auch nochmal die Frage, so im Nachhinein betrachtet, was geht in dir vor, wenn du daran zurückdenkst? Denkst du, das war okay, dass wir es gemacht haben, oder hast du doch ein bisschen unwohles Gefühl? Nein, unwohles Gefühl auf keinen Fall. Mhm. Also ich denke mal, andere hätten vielleicht noch schlimmere Sachen mit dem angestellt. Mhm. Ich meine, ich habe selbst keine Kinder. Mhm. Aber ich denke mal... Kann sich das gut vorstellen, wenn man selbst keine Kinder hat. War das unter euch dreien, also die anderen, die da noch in der Zelle saßen, war das eigentlich gleich schon unausgesprochen klar, dass ihr das zusammen machen werdet? Ja, natürlich. Das war klar. Mhm. Da war ja auch ein Familienvater, ne? Mhm. Der hatte selber 2 Kinder gehabt und ich denke mal, der hat den also auch... Er hatte also seinen Spaß da schon gehabt. Ne? Das heißt, sein Spaß. Also, der konnte sich da selbst reinversetzen. Der hat 2 Kinder ja, und dann trifft er auch so ein. Der muss noch neben dem schlafen. Das geht irgendwie nicht. Weswegen saßt du damals im Knast? Ich hatte, das war 95, da war ich also noch ein bisschen jünger gewesen, mit 17. Das war eine Messerstecherei gewesen, also eine Schlägerei. Und da war ich in U-Haft wegen versuchten Totschlags. Und wie ist die Sache für dich ausgegangen? Nach knapp einem Jahr hatte ich die Verhandlung gehabt und die Sache wurde also eingestellt. Mhm. Also das war eine Geschichte, Folter im Gefängnis von Gefangenen, ja, also unter Gefangenen halt. Ne? Ja, und glaube, als der verlegt wurde im nächsten Haus, ist dasselbe passiert. Mhm. Ne? Ich glaube, dass das sehr verbreitet ist, sowas. Also diese Leute, die mit so einem Delikt in den Knast gehen, werden dort niemals ihre Ruhe haben. Also wenn die unter anderen Mithäftlingen sind. Und wenn die das sowas mit Kindern machen, also wenn die vor einem selber stehen, sind die ziemlich klein, die kriegen ihren Mund nicht auf. So, und die sind also feige und ich finde das auch richtig, was mit denen gemacht wird. So. Wenn man das emotional sieht, werden dir wahrscheinlich fast alle Leute jetzt zustimmen. Es ist auf der anderen Seite natürlich nicht korrekt, weil dieses im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Gesetze geregelt werden muss, ne? Wie mit den Leuten umzugehen ist. Also ich meine, wenn er noch direkt in einer Zelle liegt und du musst neben so jemand schlafen, also menschlich ist es zu verstehen, aber es ist natürlich nicht gut zu heißen, dass so etwas passiert. Mike, alles Gute. Ja, okay. Danke für den Anruf. Tschüss. Ciao. Ein sehr ungewöhnlicher Name. 71 Jahre alt ist, ich vermute, sie, und sie heißt Apollonia. Ja. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Domia. Apollonia, also wir duzen uns, ne? Ja. Dann geht das einfacher. Ja. Im Gespräch. Ich bin ganz aufgeregt. Die Oberarme zittern. Hey. Ja. Ist alles halb so schlimm. Ja. Apollonia. Ja, ich wollte erzählen, wie das damals angefangen hat. Wir kamen damals ins KZ nach Auschwitz, in Birkenau. Ja, du nimmst Bezug auf unsere gestrige Sendung. Ja, auf gestern. Auf Folter. Ja, Folter. Mein Stiefvater wurde da also geschlagen von 25 Hiebe. Ja, und du selbst warst auch im KZ? Ich war dabei. Du warst dabei? Ich war in dem Block dabei, wie das passierte. Ja. Das war dann so, wir kamen damals weg und mein Vater, der war in Frankreich bei den Fliegern, war der Soldat gewesen. Und da kam dann auf einmal, dass die Kinderreichen, er war ja mit 6 Kinder kinderreich, sie kriegten dann Urlaub. Und dann wurde er beurlaubt für 6 Wochen. Und in der Zwischenzeit kam ein Gesetz, dass man reisende Zigeuner einsperrt. Aber nur Reisende. Reisende. Und wir sind ja keine Reisende, wir haben weit in den Papiere was drin. Das ist schon 300 Jahre zurück. Meine Leute, die wohnen schon 300 Jahre in Berleburg. Mein Uropa, mein Opa ist da geboren, meine Mutter, ich. Naja, wir kamen dann weg. Und jetzt konnten wir uns ja auch mit denen verstehen da. Mein Stiefvater, der kriegt, weil er Soldat war, wurde er Vorarbeiter. Und da kriegte er die, ich war 2,5 Jahre weg, waren wir da. Ich war die älteste von 8 Geschwister. Ich war da 15 Jahre alt. Ich wurde 15. Und da, du wurdest 15, als du ins KZ gekommen bist. Ja, ja. Mein kleines Brüderchen war 2,5 Jahre der Kleinste. Und da wurde mein Vater Vorarbeiter und die Leute kriegten alle von dem Steckrübenessen Durchfall. Und dicke Beine, Wasser in die Beine rein. Und jetzt kriegte mein Vater die Männerkolonne zum Arbeiten. Und dann hatten die ja auch so schwere Holzschuhe an. Und die dicke Beine bis an der Waden, das Wasser da drinnen, dann kann man sich ja nicht so bewegen beim Arbeiten. Und es hatte mein Stiefvater. Und da hatte er die Kolonne von Berleburg gekriegt. Ich bin hier von Bad Berleburg, Und weil die Leute nicht arbeiten konnten und weil mein Vater die nicht so kommandiert hatte, haben die SS aufgepasst. Und da kommt er nach Hause. Ne, kam noch nicht nach Hause. Ne, er kam. Er kam in der Block, im Block zurück. Dann hieß es also, die Vorarbeiter mussten dann antreten. Und da mussten die von den SS hüpfen und rollen mit dem Knüppel drauf. Und dann kam der schon im Block wieder zurück. Das habe ich nicht verstanden. Was haben die SS-Leute mit deinem Vater gemacht? Die Vorarbeiter, die mussten hüpfen und rollen, weil sie die Arbeiter nicht an die Arbeit kommandiert haben. Was heißt hüpfen und rollen? Also hüpfen wie ein Hase. Und da kam er in also, den Block. Zur Demütigung, als Schikane. Ja, als Schikane, das war die Strafe. Ja. Was ist denn dann später genau mit deinem Vater passiert? Ja, und dann kam er im Block zurück. Wir waren ja mit 1200 Menschen in einem Block. Das waren ja Pferdebaracken. Und dann kriegte einer vorne Hiebe, zwei Hiebe. Zwei Männern, einer rechts, einer links. Da war ja ein Kamin in dem Block drinnen. Wir waren in Pferdebaracken drin. Und in der Mitte war ein Kamin, wo man Feuer angemacht hat. Und dann hat er über dem Kamin rüber und dann hat einer rechts, einer links geschlagen. Und das waren zwei SS-Männer. Wohin geschlagen? Auf den... Auf dem Hintern. Ja, auf dem Hintern. Über, ja. Musste über dem... Das war so ein Ziegel Kamin. Die ganze... in dem ganzen Block so lang. Apollonia, hat dein Vater diese Zeit überlebt? Nein. Da kam der gekrabbelt bis nach uns. Wir wussten gar nicht, dass er es war, weil wir ziemlich hinten waren. Sahen nur, dass da vorne einer Hieb kriegt. Und da war es ja mein Stiefvater. War ein fleißiger Mensch, immer der gearbeitet. Was ist denn dann zum Schluss mit ihm passiert? Dann kam der den anderen Tag im Krankenbau rein. Und den anderen Tag darauf war er tot. Das war eine Folge von den Schlägen, oder hat man ihn umgebracht? An den Schlägen, also muss es ganz schlimm gewesen sein. Ja. Du warst ein 15-jähriges Mädchen im KZ, was hat man mit dir gemacht? Ja, wenn mein Vater noch gelebt hätte, dann wäre er wieder eingezogen oder hätte sich freiwillig, kam das raus, wieder beim Militär in der Front gemeldet und dann wären wir entlassen geworden. Aber nun war er ja tot. Kamen wir nicht in Frage. Da wurden wir immer sortiert von dem SS-Arzt hier, von dem Dr. Mengele. Und da waren jetzt die anderen schon tot, bis auf zwei Geschwister noch, meine Mutter und ich. Und dann hieß es wieder, wir waren ja ein paar Mal immer sortiert, alles war schon weg, nur noch Frauen mit Kindern. Die Griffchen, die noch da, die arbeiten konnten, die hat man ja an Arbeit, die waren auch weg. Und da kam ich nochmal mit den 17-Jährigen weg. Mit den 14-Jährigen. Wo bist du dann hingekommen? dann kam ich nach in der Tschechei, nach Kraslitz, Greifswald. Und was musstest du da machen? Da kam ich zur Arbeit. Unten war eine Fabrik und oben haben wir geschlafen. Und das war mitten in dem Städtchen drin. War das eine Munitionsfabrik? Das war eine Munitionsfabrik. Wie viele Jahre hast du dazu gebracht? Ich habe das im ganzen 2,5 Jahre. Und bist du dann während dieser Zeit dort in dieser Fabrik auch gefoltert worden, geschlagen worden? Also ich nicht, aber eine, die war bei Fliegeralarm fortgelaufen und die mussten mir stramm stehen, 24 Stunden, bis wir die dann hatten. Das war eine Oberaufseherin Ellen von Frankfurt. Ich kam ja mit denen alles zusammen, mit, wie soll ich denn sagen, mit Freuden, aus dem Freudenhaus, so Mädchen. Mit Russen, mit Polen und alle mit dem politischen Winkel. Roten hatten wir, Roten Winkel, das war politisch. Grün war Verbrechen. Und uns hat man hingestellt als arbeitsscheu. Die Zigeuner waren arbeitsscheu. Du hast jetzt wie viele Menschen aus deiner Familie verloren? Über 30, das schickt nicht. Über 30. Ja, ich habe auch einen Onkel, der wohnte in Köln, der war bei der Polizei. Apollonia, als dann die Zeit vorbei war, gab es eine Befreiung von Seiten der Alliierten oder sind die Russen? Nein, es gab so, es hieß, wir waren, die Bomben flogen da schon wohl, wir kamen nicht raus, da wackelten schon die SS, gingen im Luftschutzkeller, wir waren eingeschlossen. Dann kam auf einmal, wir gehen jetzt flüchten und wer sich da die Truppe entfernt, der wird standrecht erschossen. So, und dann sind wir geflüchtet mit einer Decke von einem Ort zum anderen, weil der Russe und der Amerikaner da, das Bum, Bum ging das da immer. Die Flieger kamen tief und hatten, wir hatten ja hin ein großes Kreuz auf dem Rücken, hin ein KL groß drauf. Wo bist du denn, wo hast du dann Zuflucht gefunden letztendlich? Ich bin, wir wurden dann entlassen, ja, so immer ein paar Stück entlassen. Weil wir kamen ja dadurch, die Leute wollten uns Essen geben und so, da wurden wir geschlagen und getreten von den SS, wir durften ja nichts annehmen. Wir haben ja draußen ins Freie geschlafen. Und dann hat mich mal eine ungarische Zigeunerin mitgenommen, sind wir abgegangen, langsam von der Truppe, so langsam weg. Und dann kommen wir unten in dem Karlsbad dahin, in dem Haus, dass die Zigeunerin hatte da etwas gebettelt, Ich war da gut angesehen, ich war die Kleinste. Wann? Nach dem Krieg, wo bist du dann wieder hingegangen? Nach Berleburg, oder? Ich bin nach Bad Berleburg, das ist mein Elternhaus, da ist meine Mutter geboren, da ist mein Opa geboren, das Urgroßhaus ist noch da. Und ich kam aber mittellos, keiner da. Also ich habe mich gestern auch schon gewundert, dass sich niemand gemeldet hat aus dieser sehr schlimmen deutschen Zeit. Wir haben jetzt eine Stimme gehört, die das mitgemacht hat, nämlich die Apollonia. Danke dir sehr, dass du angerufen hast und dass du uns ein wenig davon erzählt hast, was natürlich auch niemand von uns, niemand ermessen kann, so etwas mitgemacht zu haben. Ja, aber und du bist. Entschuldigen Sie, Mann, ich bin ja kein Zigeuner. Ich habe einen arischer Vater, der schreibt sich Neef. Mich hätte man gar nicht. Hätte auch keine Zigeuner damit hinnehmen dürfen. Man hat ja nie gehört, dass man nicht Zigeuner mit kleinen Kindern einsperrt. Apollonia, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bedanke mich für deinen Anruf. Ja, ich auch. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Wiederhören. Tschüss. Jetzt begrüße ich Nicole und Nicole ist 27 Jahre alt. Ja, hallo, Lumian? Ja. Ja, super. Ich möchte dir heute eine eher romantische Geschichte erzählen. Heute eher mal eine romantische Geschichte. Das habe ich auch sehr gerne. Wenn man alles so schlimme Sachen hört, das ist ja grausam, ne? Dann ist das auch schön, mal etwas Nettes, etwas ganz harmlos, Schönes zu hören. Genau. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal anrufe. Vor anderthalb Wochen hattest du eine Anruferin, die war Soldatin. Ja. Ich bin auch Soldatin. Nein. Schon etwas länger. Was bist du für eine Soldatin? Ich bin Stabsunteroffizier bei der Luftwaffe und war in Köln im Heeresamt stationiert und habe da die Leitung der G-Kartei, Gesundheitskartei gehabt. Ich hatte jetzt verstanden, Gay-Kartei, der Schwulen-Kartei. Ja, es sind sehr viele Männer dort, das stimmt. Ja, was heißt denn, das heißt Gesundheitskartei? Gesundheitskartei, das ist, wenn sich Leute krank melden, jeder hat ja eine Gesundheitsakte und diese muss man führen und wenn einer krank wird, eintragen und so weiter. Ich habe aber unter anderem Ausbildung gemacht. Noch hört es sich nicht so ganz romantisch an. Ja, und da fängt die Geschichte an am 14. November. jetzt muss ich zurückrechnen, 95, wurde ich auf BCE-Führerschein kommandiert. Was ist das denn? BCE ist LKW mit Anhänger. Ah ja, na klar. Man sagte mir, ich müsste das haben. Ja. Ja, bin dann dorthin, also das war auch in Köln, da im Butzweiler Hof. Mhm. Und ich habe mir immer geschworen, nie ein Mann von der Bundeswehr. Und lauf da so über den Gang und da kommt mir ein ganz süßer junger Mann entgegen in Uniform, halt drei Dienstgrade höher wie ich und ich denke, der oder keiner. Das war also ein Gefühl, das habe ich im Leben noch nicht gekannt. Hast du ihn gegrüßt? Ja, muss man ja, ne? Morgen der Oberfeldwebel, ja, klar. Und dann zurückgegrüßt, ne? Ja. So, und dann wurden wir eingeteilt in Gruppen und zu meinem Entsetzen war das mein Fahrlehrer. Ach, jo. Ja, zu deinem Entsetzen wohl nicht, ne? Oh, mein Herz, das schlug mir bis zum Hals. Ja, und das ging dann so anderthalb Wochen und da habe ich dann all meinen Mut zusammengepackt und habe das direkt aufs Treffende gebracht, dass ich mich unsterblich verliebt habe. In dem LKW mit Anhänger? Genau. Auf dem Butzweiler Hof in Köln? Von da aus mal losgefahren. Von da seid ihr losgefahren? Genau. Was für einen Rang hatte er? Er ist noch Oberfeldwebel. Oberfeldwebel. Dann hast du gesagt, Herr Oberfeldwebel, ich muss Ihnen etwas gestehen, ich bin in Sie verliebt. Genau. Knallhart. Ja, zum Glück beruhte das auf Gegenseitigkeit. Ja. Und jetzt hatten wir nur ein Problem, wir mussten das Ganze geheim halten. Ja, klar. Das weil das ist unter Vorgesetzten nicht erlaubt. Also mein Mann, also jetzt habe ich eigentlich schon was verraten. Du hast ihn, es endete ganz glücklich, du hast ihn geheiratet, Herrn Oberfeldwebel. Das kommt aber jetzt noch besser. Also wir haben es erstmal geheim gehalten. Ja. Und weil er hätte dadurch ein Disziplinarverfahren kriegen können. Mhm. Weil, ich sag mal, mit Untergebenen oder Sex mit Schutzbefohlenen, ist so klar. Wie es heißt, ne? Ja. Wie in der USA, nee, das wird also mit Degradierung und so weiter. Ist die Bundeswehr knallhart? Ja. Herr Rühl, früher, Herr Scharping jetzt, kein Pardon, ne? Genau. Ja. Nee, ist auch irgendwo richtig. Ist in Ordnung, es gibt vielleicht viele, die das auch ausnutzen, klar, ja, weil sie einen hohen Rang haben so, ne? Ja, und das Ganze lief dann so hinaus, also wir haben es erstmal geheim gehalten, wir sind 4 Wochen später zusammengezogen, wusste aber keiner was von. Schon 4 Wochen später? Ja. Ja, also ihr bei der Bundeswehr, ihr seid flotte Menschen, ja, ne? Also nur hätte ich auch nie gedacht, dass ich dazu mal fähig bin. Habt ihr euch zum ersten Mal geküsst in dem Lastwagen mit Anhänger? Nein, da haben wir nur Händchen gehalten. Ach, wie süß. So versteckt, weil wir waren ja als Zweifahrer. Es ist also einer gefahren, einer saß in der Mitte und der Fahrlehrer, also mein Oberfeldwebel, der saß dann halt ganz rechts. Und wenn ich halt nicht fahren musste und in der Mitte saß, bin ich dann mit meinem Händchen so durch und dann war dann und der Dritte hat das gar nicht gemerkt? Nee, der hat das nicht gemerkt. Das ist ja süß. Also nach 4 Wochen seid ihr schon zusammengezogen? Genau. So, jetzt geht's weiter. Ja. Weil ich habe mir gesagt, der Mann oder keiner. Also ich hätte nie geglaubt. Habe ich meinen Herrn Hauptmann angerufen, also der damals dort das Kommando hatte und habe ihn gefragt, ob ich einen Heiratsantrag starten könnte. Ne? Da muss ich ja für alles eine Genehmigung holen. Ja, und er fand das ganz toll, was mich gewundert hatte, aber er fand das ganz toll. Und dann habe ich ihm das auch gebeichtet, dass wir halt schon was länger zusammen sind. Aber ansonsten wusste da kein... Ja, 3 Leute hatte ich noch eingeweiht, die mussten ein bisschen was vorbereiten. Heiraten darf man schon. Das darf man schon, man darf nicht Händchen halten mit dem Vorgesetzten, aber man darf ihn heiraten. Ja, also da war ich ja zum Glück dann weg vom Führerschein. Das dauert nur 6 Wochen, so ein LKW-Führerschein. Ja. Ja, und dann haben wir das Ganze so aufgezogen, dass ich den LKW, wo ich Führerschein drauf gemacht habe, geschmückt habe. Da stand dann drauf die Frage des Lebens auf dem kompletten Anhänger so. Mhm. Und ich hatte dann die Leute auch noch wieder eingeladen, die mit uns und mit mir BCE-Führerschein gemacht haben. Mhm. Und der Hauptmann hat das so geschickt gemacht, dass er hat die alle antreten lassen. Das waren dann so 250 Leute, denke ich so, ne? Die Kompanie. Und für ganz normal irgendwie was wegen wie nennt man das? Auszeichnungen oder so oder Schützenschnur verleihen. Also die haben nichts geahnt. Ne? Ich habe aber in den hinteren LKWs, das war hinter so Hallen, wurde das Ganze, oder vor den Hallen standen hinter den Leuten oder Soldaten waren die ganzen LKWs. Da habe ich dann jeweils einen Rekrut reinsetzen lassen. Bin dann noch zu den Feldjägern, also zu der Bundeswehrpolizei. Die sind dann vorweggefahren, schön mit Blaulicht und tatütata, ne? Das ist ja eine tolle Sache. Ja, und dann sind wir dann davor gefahren, weil gesagt, ich bin raus, meinem Grünzeug, und hab dann vor den Leuten gestanden und hab meinen Schatz gefragt, ob wir mich heiraten. Und haben die Jungs gegrölt? Ohne Ende. Und danach direkt hinten die LKWs mit Lichthupe und Tü-Tü-Tü. Das ist wirklich so die romantischste Geschichte, die ich überhaupt je gehört habe. Romeo und Julia bei der Bundeswehr. Jetzt geht's noch weiter. Noch weiter? Kann man das noch steigern? Ja, und zwar sollte ich eigentlich dann, also am 19.01.96 habe ich den Antrag gemacht. Mhm. Und ich sollte eigentlich zum 1.10. versetzt werden nach Geilenkirchen. Mhm. Da hätte ich eine Feldwebelstelle bekommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, Familie machen wir jetzt komplett. Und dann ist in der Hochzeitsnacht ist unser Kevin entstanden. Ja, ist auch wunderbar. Und das auch noch in Geilenkirchen. Nee, da hätte ich ja hingewusst. Ach, da hättest du hingewusst. Also wir wollen jetzt nicht so platte Scherze machen. Ist am 4.5. entstanden. Liebe Nicole. War echt toll. Das ist eine tolle Sache. Und jetzt möchte ich auch noch mal kurz sagen, dass ich meinen Michael wirklich über alles liebe und es tut mir leid, wenn ich manchmal so mürrisch bin. Wir sind begeistert. Grüße Kevin und den Ober, ich vergesse mir den Titel, Oberfeldwebel Michael. Stefer, ja. Alles Gute euch allen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr, 0 und 4 Sekunden. Ja, ungefähr 4 Sekunden. Jetzt machen wir eine Pause. Sekunden, hier ist Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute könnt ihr mich wieder ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Ihr müsst dann ganz einfach nur diese Nummer hier wählen. 0180 5678 111. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 110. Und neulich bin ich angemahnt worden, auch mal unsere E-Mail-Adresse ab und zu nennen, das kann ich ja doch gerne tun. 1live@wdr.de. Ganz einfach. 1live@wdr.de. Anita, 56 Jahre alt. Hallo, Jürgen. Anita. Ich rufe das erste Mal an und komme gleich durch. Mensch, toll. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Na, das sage ich auch. Was ist dein Thema? Ja, Domian, ich rege mich immer auf, wenn über die schönste Sache der Welt mit Beischlaf gesprochen wird. Schrecklich, ne? Ich bin hellwach, wenn ich mit meinem Mann Sex habe. Wie kann man das mit einem Schlafen benennen? Es gibt aber im Deutschen kein schönes Wort dafür. Oder hast du eine Idee? Nee, das wüsste ich nicht. Aber schlafen tue ich auf keinen Fall. Nee, miteinander schlafen ist wirklich... Das passiert dann ja danach. Manchmal, ja, genau, nicht genau, immer. Ne? Genau so ist es. Ja. Aber doch nicht während. Nein, während das nicht. Wie kommen wir jetzt aus der Misere heraus? Ja, das weiß ich nicht. Die deutsche Sprache wird sowieso immer so sehr lasch benommen und Fremdwörter werden reingebracht und einiges wird anders benannt und so. Das regt mich sowieso immer auf. Aber dieses Wort Beischlafen, also das regt mich am meisten auf. Ja. Weil das die schönste Sache der Welt ist und da schlafe ich doch nicht bei. Aber wie sagst du das denn dann, wenn du das machen möchtest? Lass uns... Ich mache mit ihm Liebe. Liebe, ja, das ist doch auch schön. Ja, ich mache mit ihm Liebe und das ist schön. Wir machen und dabei schlafe ich nun mal nicht. Ja. So was hältst du denn von, ich glaube, zu so später Stunde dürfen wir das auch mal hier sagen, die jungen Menschen neigen ja zum Vokabular, wie zum Beispiel wir poppen jetzt miteinander. Wie findest du das denn? Also da kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Da bin ich mal in Russland mit meinem Mann gewesen. Ja. Da, mein Mann hat da gearbeitet. Und da war es so üblich, dass die Männer untereinander immer, ich wusste gar nicht, nichts mit dem Wort anzufangen. Hast du heute schon gepoppt? Ach, die Russen haben das gesagt? Nee, die deutschen Männer so untereinander. Ach, die haben ja sich dann auch mit russischen Frauen mitunter zusammengetan. Ja. Das waren dann auch etwas ältere Männer, also nicht 20-Jährige. Nee, das waren schon ältere. Die haben das gesagt. Und du wusstest gar nicht, was... Die haben dann immer gesagt, hast du schon gepoppt? Und dann frage ich meinen Mann, was ist denn das bloß für ein Ausdruck? Was wird denn damit gemeint? Ja, da bin ich dann erstmal aufgeklärt worden. Und was hältst du von diesem Ausdruck? Ja, weiß ich nicht. Auch ich bin nicht da ein bisschen romantischer. Ich sage, ich mache Liebe. Also ich will dir sagen, ich finde diesen Ausdruck ganz okay, wenn man das mit jemandem macht, den man nicht liebt. Ne? Also so Sex mal nur so. Ja, das würde bei mir nicht passieren. Ja gut, ich sag mal als Beispiel. Ja, genau. Wenn man jemanden sehr liebt, würde ich das auch nicht benutzen, das Wort. Das wäre mir dann auch zu profan, fast schon vulgär, profan. Ja, genau. Ja, zum Thema, also Liebe machen ist eine schöne Sache, kann ich wunderbar mit leben, ich glaube die meisten von uns auch. Und ich danke für den Anruf. Aber ich hätte eigentlich noch eine Frage. Ja. Und zwar, kennst du den Unterschied zwischen Mord, Tötung und mit Todesfolge? Ja. Kennst du diesen Unterschied? Du hattest in dem letzten Woche einen Mann am Apparat und ich hatte den Eindruck, dass er... Anita, ich habe mich einen Tag später auch dafür entschuldigt, dass ich dazu... Das habe ich dann nicht mitgekriegt. Dass ich dazu emotional reagiert habe. Natürlich ist das strafrechtlich gesehen also zu unterscheiden. Er hat dich in seiner Verzweiflung angerufen. Mm, ja. Denn er leidet unter diesem Wehr. Mm. Und ich denke, ein Mord ist eine geplante Sache. Völlig klar. Und eine Tötung halt im Affekt. Weißt du, meine Emotionen gingen so hoch, nachdem er erzählt hatte, wie er diese Frau umgebracht hat. Ja, und wie gesagt, ich habe mich dafür entschuldigt. Lässt sich auch nicht gut reden, auf keinen Fall. Mhm. Aber die richtige Stellung ist gut, dass sie nochmal jetzt gekommen ist, für die meine Entschuldigung damals nicht mitbekommen. Ja, das finde ich toll. Anita. Übrigens finde ich deine Sendung ganz toll. Danke. Obwohl du kein Psychologe bist, hast du alle Register drauf. Und das finde ich super. Wow, das ist ein Kompliment. Weiter so. Dankeschön. Tschüss, Anita. Tschüss. Jetzt ist Michael dran und Michael ist 27. Ja, hallo. Michael, was ist denn dein Thema? Ja, es geht um diesen wunderschönen Artikel. Na, endlich. Ja. Ich dachte schon, euch lässt das völlig kalt. Ja, für mich ist das eine ganz tolle Sache. Ich bin der einzige Schwule, der auf einen Schlag für das ganze Leben sündenfrei ist. Du bist der einzige Schwule, ja, der für das ganze Leben sündenfrei ist? Das heißt, du hast nie Sex? Ja, so gut wie die, könnte man sagen. Das letzte Mal ist doch schon ein bisschen länger her und davon noch ein bisschen länger her. Also du stehst, du findest diesen Papstvorschlag ganz gut? Ich finde es lustig irgendwie. Da macht der Papst mal direkt was Gutes für mich hier. Ja, wie kommt es denn, dass du ein homosexueller Mann bist, der keinen Sex hat? Wie geht's denn dazu? Du bist so zickig. Ja, zu zickig. Also es gibt diesen schönen Satz, was man will, kriegt man nicht, was man kriegen könnte, das will man nicht. Was man kriegt, kriegt man nicht. Was man will, wir ahnen schon. Kriegt man nicht. Was man kriegen könnte, will man nicht. Ich habe es ein bisschen erweitert. Ja. Will und kriegt, wohnt am Arsch der Welt. Und was man kriegen könnte und haben wollte, das erkennt man nicht. Seit wann hast du keinen Sex mehr gehabt? Seit Februar. Seit Februar, ja. Und davor ist dann eineinhalb Jahre her. Ja. Schon ein bisschen länger, ja. Also, der Papst könnte mit dir gut leben. Eigentlich natürlich nicht. Als Homosexueller hätte er da auch seine Schwierigkeiten mit dir, aber dieser eine Bereich ist dann schon mal gut abgedeckt. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich so meine Präferenzen um 20 Jahre hochsetzen würde und um 50 Kilo erweitern würde und dann könnte sowas wie Ottfried Fischer vielleicht rauskommen oder so und dann würden sie mir scharenweise hinterherlaufen. Aber also, du findest den Vorschlag gut und witzig und hast dich dazu geäußert. Ich danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss, Michael. Jetzt machen wir weiter mit Andy. Andy ist 25. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Hi. Ja, zunächst mal grüße ich so ziemlich die ganze Welt. Das ist, die ganze Welt freut sich, also affenartig, dass du sie grüßt. Nee, weil ich lebe noch. Du lebst noch? Ja, das ist was Schlimmes. Ist was Schlimmes passiert? Ja. Erzähl mal. Und zwar habe ich heute genau das erlebt, was man eigentlich so, wo man immer meint, das passiert jedem anderen, aber nur einem selber nicht. Also, und zwar ein Verkehrsunfall. Heute? Ja. Also was war das für ein Unfall? Bitte? Was war das für ein Unfall? Ja, ich fuhr also auf der Bundesstraße nach Hause. Mhm. Auf der Gegenfahrbahn war halt ein normaler Traktor. Der wurde von einem Mercedes überholt. Ich musste ausweichen. Meine Freundin saß neben mir und bumm, war das Thema durch. Wie bumm war das Thema durch? Ja, also ich bin ins Steuer gekommen und halt gegen einen Baum gefahren. Mhm. Dann direkt. Und Wagen total Schaden, also war alles hinüber und wir standen mitten auf der Straße und wollten nur noch aus dem Wagen raus. so erste Reaktion. Also deine Freundin ist unverletzt? Nee, die leider nicht. Also im Vergleich zu mir, ich meine, gut, ich liege so im Bett, wie man sich das jetzt wahrscheinlich vorstellen mag, überall Verbände, Prellungen ohne Ende, weil das war also schon ein ganz heftiger Aufschlag. Mhm. Also es ist schön, mal so die Bekanntschaft mit dem Baum zu machen, weil dann weiß man erstmal, was es eigentlich bedeutet. Ne? Also du bist ambulant behandelt worden im Krankenhaus? Ja. Was ist mit der Freundin? Die ist noch auf der Intensivstation. Auf der Intensivstation. Das heißt, es ist sehr schlimm mit ihr. Ja, ich hoffe, also soweit ich jetzt weiß, sind es keine Knochenbrüche dabei. Nur es ist also ein traumhaft hübsches Mädchen. Und klar, mit dem Gesicht in die Scheibe rein. Und wir können nur hoffen, dass es also danach ganz gut ausgeht. Was haben die Ärzte denn gesagt? Was ist denn mit ihr los? Wie schwer sind denn die Verletzungen? Mit den Ärzten konnte ich ja nicht sprechen, weil ich wurde sofort von ihr getrennt. Mhm. Wahrscheinlich wegen Schockgefahr, ich weiß nicht genau. Und bin in ein anderes Krankenhaus gekommen. Sie ist auf den Venusberg gekommen in Bonn. Und dann habe ich halt nur noch über ihre Eltern erfahren, dass das soweit alles in Ordnung ist, dass eben ein paar Narben übrig bleiben. Aber also sie schwebt nicht in Lebensgefahr? Nee, zum Glück nicht mehr. Mhm. Nur das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Mhm. Und ich hatte auch gar keine Ahnung, was jetzt überhaupt passiert. Mhm. Es ist halt nur so, dass es einfach Autofahrer gibt, die fahren rücksichtslos, die meinen, sie müssen sich mal noch beeilen und überholen. Ich meine, das war auch noch Fahrerflucht mit dazu. Und es ist einfach Irrwitz, dass man so überhaupt nie dran glaubt. Mhm. Man unterhält sich noch schön, man hat Spaß miteinander und eine Sekunde später ist alles vorbei. Ja. Dann. Du musst im Prinzip jetzt, wie viele Stunden ist das her? 6 Stunden, 7 Stunden. Noch unter Schock stehen, ne? Ja, es geht, also. Ich wundere mich, dass du da schon so ganz normal drüber erzählen kannst. Ja, ich habe einen sehr guten Freund direkt angerufen, der ist zu mir gekommen und hat so quasi Händchen gehalten. Und bist du jetzt allein zu Hause? Ich bin zurzeit, ja, meine Eltern, die sind unten noch irgendwo, aber zum Grundsatz schon allein zu Hause. Bist du denn so relativ fit, dass du morgen ins Krankenhaus gehen kannst zu deiner Freundin? Nee, ich bin also krankgeschrieben und ich glaube auch nicht, dass ich hier weg kann, weil ich kann mich also kaum noch bewegen. Hast du Schmerzen im Moment? Ja, tierisch. Mhm. Das kommt halt erst mit der Zeit. Im ersten Augenblick ist der Adrenalin gekommen. Klar, natürlich, ja. Ich bin also irgendwie aus dem Wagen geklettert, habe nur noch mir Sorgen gemacht um meine Freundin und nur noch rumgelaufen. Dazu habe ich noch einen eigenen Laden, habe mir Gedanken drum gemacht, was passiert da jetzt, wer macht da jetzt weiter, was überhaupt geschieht, das Auto kaputt und alles Mögliche, die Ware, die ich eingekauft habe, weg, alles lag im Feld und also was hatten wir gestern von Datum? Das war der 27., ne? Ja. Das ist dein zweiter Geburtstag. Kann man so sagen. 27. Also, November, ja. Hoffen wir, dass deine Freundin auch wieder bald auf den Damm kommt. Und ich wünsche dir gute Besserung. Und wenn sie ansprechbar ist, grüße sie ganz herzlich von mir, von uns allen und auch von mir. Toi, toi, toi, damit es auch bald wieder ganz gut geht. Aber auf jeden Fall möchte ich an alle Autofahrer nochmal wirklich sagen, ihr glaubt es nicht, es ist nasse Fahrbahn, es kommt demnächst noch eine Menge Eis dazu. Mhm. Reißt euch einfach zusammen, seht zu. Ihr müsst nicht jeden Wagen überholen, es nützt nichts, es kann enden. Ich habe es überlebt, ich habe Glück gehabt, aber 3 Zentimeter mehr und das Thema wäre durch gewesen. Weißt du, Andy, das ist so verständlich, dass du das jetzt sagst. Das Schlimme daran ist, dass allen jetzt durch den Kopf geht, das nutzt sowieso nichts, dass der das jetzt sagt. Diese Idioten fahren immer wieder so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Ne? Das ist das Traurige. Ich weiß auch nicht, was man dagegen tun kann. Dennoch ist der Appell richtig und auch verständlich. Ja. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Andy. Ja, tschüss. Susanne, 31 Jahre alt. Ja, hallo. Erstmal, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Ja, ich finde deine Sendung auch total super. Ich habe sie auch schon sehr oft gesehen. Danke. Ja, ich rufe an, weil ich vor ungefähr 5 Jahren angefangen habe, für Agenturen zu arbeiten, zu fahren. Zu fahren? Und, was fährst du? Ja, Begleitagenturen waren das gewesen. Mir ging es damals finanziell sehr schlecht und ich habe ein 5-jähriges Kind und ich hatte damals kein Geld nach der Trennung von meinem damaligen Freund und mir stand wirklich das Wasser bis zum Hals und da musste ich dann irgendwie gucken, dass ich sehr schnell viel Geld verdiene. Mhm. Und ich habe halt vor 5 Jahren damit angefangen und habe eigentlich auch ganz gut verdient. Und nach einer Zeit hatte man sich dann eigentlich auch daran gewöhnt. Und vor ungefähr 2 Jahren habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Mhm. Und der ist 10 Jahre jünger als ich. Mhm. Und eigentlich von Natur aus eigentlich schon sehr eifersüchtig. Mhm. Ja, und wenn jetzt manchmal das Telefon klingelt und die ein oder andere Freundin ist dran, die mich dann irgendwohin noch vermitteln möchte, da fällt mir das wahnsinnig schwer, Nein zu sagen. Also im Prinzip arbeitest du nicht mehr in diesem Job? Ich arbeite nicht mehr. Ich habe jetzt einen ganz normalen Beruf auch. Und nochmal zu erklären, die Mädels sagen das immer so, und du jetzt auch, Begleitagentur. Heißt das, dass du auch mit den Männern ab und zu ins Bett gestiegen bist? Ja, klar. Ja, das heißt ab und zu eigentlich fast immer. Immer. Also das heißt aber auch, dass du mit den Männern, dass man dich hat mieten können zum schicken Essen gehen und dass das Essen dann irgendwann das Essen gehen auch endete in einem Hotelzimmer oder so. Ja, also dieses Essen gehen oder so, was man da immer erzählt, das ist wirklich nur vorgeschoben. Also man fährt wirklich klipp und klar wohin für 1 bis 2 Stunden. Manchmal ist es in der Nacht. Also ist es schon ein Job einer Prostituierten, ne? Kann man ja, so sagen. Klar. Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Das ist die schönere Beschreibung, der Begleit. Ja, das ist eine ganz nette Beschreibung. Mhm. Man verdient auch mehr, als wie wenn ich mich jetzt irgendwo in ein Apartment setze. Das ist klar. Eine nette Beschreibung, aber die Arbeit ist an sich die gleiche. So, jetzt hast du einige Jahre gemacht. Du hast den tollen, netten Mann kennengelernt, der ein bisschen jünger ist als du, aber sehr eifersüchtig. Und der wird sehr eifersüchtig, wenn dich eine Freundin nochmal anspricht, hier kannst du nicht mal nochmal sowas machen. Wann war denn das letzte Mal, als du es dann gemacht hast? Ja, das war in der letzten Woche und wir hatten sowieso Streit und mein Problem ist halt, das ist so, wie wenn man einmal Blut geleckt hat, das ist wie eine Sucht. Also ich meine, wenn einer mit Geld winkt, mit viel Geld winkt. Also letzte Woche hast du es gemacht. Wie viel Kohle hast du verdient dabei? Ja, für 3 Stunden 1000 Mark. Nicht schlecht, ne? Und da musste ich wirklich noch nicht mal irgendwas machen, da musste ich einfach nur erzählen, das war wirklich nichts Besonderes. Und ich meine, da fällt es mir... Stopp, du musst es nur erzählen für 1000 Mark? Ja, dass da erotische Kram da erzählen, halt solche Sachen halt. Ne? Du musstest den Typen mal heiß machen? Richtig. Und du hast gar nicht mit dem geschlafen? Nein. Ach, was hat der gemacht? Hat der onaniert denn in deiner Anwesenheit? Nein, der war da mit seiner Frau und die machen... zum Teil so Rollenspiele und dann... Achso, also du hast ihn gar nicht... Setzt man sich mit denen zusammen und dann lässt man sich irgendwas einfallen und eigentlich, ich habe so gut wie gar nichts gemacht, also ich habe da keinen Verkehr mit irgendwem irgendwie gemacht. Hast du ihn angefasst? Ja, ich habe ihn angefasst, ja. Mhm, aber ist es kein Verkehr? Nein, kein Verkehr. Hast du ihm einen runtergeholt? Nein. Nein. Hast du das jetzt deinem Freund erzählt? Er möchte darüber gar nichts wissen. Mhm, mh. Dennoch, hat er das mitbekommen, dass du da jetzt... Ja, hat er mitbekommen, dass ich gefahren bin, weil er weiß eigentlich ganz genau, wie das abläuft, dass ich dann ziemlich schnell meine Sachen packe und dann fahre. Mhm. Das mache ich auch nur dann, wenn mein Kind nicht da ist, wenn es bei der Oma oder beim Opa ist. Und ich würde meinen Sohn nie alleine lassen. Nun ist das ja noch relativ frisch. Wie ist denn die Stimmung seither zwischen euch beiden? Ja gut, ihm ist das ja nicht ganz fremd. Er hat mich ja damals kennengelernt, als ich das noch gemacht habe. Und ich habe für ihn, oder eigentlich auch für mich, weil auf Dauer fühlt man sich immer nicht so gut auch dabei, aufgehört damit. Und also der Haussegen hängt bei euch schief seitdem? Der hängt generell sowieso schief, weil er halt eifersüchtig ist. Rufst du im Moment von zu Hause aus an? Ja. Ist er jetzt, wahrscheinlich wohl nicht, aber ist er da? Er ist da. Er ist da? Ja. In welchem Zimmer ist er? Er hört mir zu. Er hört dir zu? Er hört gerade im Moment zu? Ja. Frag ihn nochmal, ob er Lust hat, ans Telefon zu kommen. Ich würde gerne ein paar Worte mit ihm reden. Nee, möchte er nicht machen. Macht er nicht? Mhm. Bist du sicher? Ja, er möchte es nicht. Er winkt ab. Er möchte es nicht, oder? Ja, ich gebe ihn dir mal. Ja. Ja, hallo. Mit wem spreche ich? Wie heißt du? Thomas. Thomas. Da bin ich jetzt sehr erstaunt, dass du anwesend bist. Du bist 21 Jahre alt? Ja, genau. 21 Jahre. Ich habe das gerade alles verstanden, was Susanne erzählt hat. Das muss für dich ja sehr schmerzlich sein. Ja, ist es auch. Mhm. Wie oft ist denn das in der letzten Zeit vorgekommen, dass Susanne dann nochmal, ich sag mal, rückfällig geworden ist? Nein, in der letzten Zeit nicht so oft. Halt, letzte Woche ist sie rückfällig geworden. Das hat sie gerade erzählt. Mhm. Weil da hat einer angerufen, der also relativ viel Geld ausgibt für wenig... Action. Arbeit, ja genau. 1000 Mark, hast du gerade gesagt. Ja, ich bin so da fremd drin, was das anbetrifft. Und 1000 Mark, wenn sie 3 Stunden weg ist, ist ja viel Geld, wenn man halt nicht so viel hat von zu Hause aus. Ne? Hast du denn deine Freundin, die Susanne, jetzt nachdem ganz entspannt anfassen können oder mit ihr schlafen können? Nein. Du hast das immer im Kopf dann, ne? Ja, klar. Mhm. Mir geht immer der Gedanke... Auch wenn sie nach Hause kommt und mir sagt, es war kein Verkehr und ich musste da nur das und das machen, geht mir auf jeden Fall der Gedanke durch den Kopf, wenn ich mit dir im Bett liege, ein anderer Mann hat sie angefasst. Angeguckt. Ne? Angeguckt, ja, angeguckt ist ja, angeguckt guckt ja auch auf der Straße jeder an. Ja, gut, aber ist, da war sie vielleicht nackt oder was? Weiß der Teufel, wie das dazugegangen ist? Das weiß ja, ich genau, genau. Weiß genau. Nicht, das geht mir auf jeden Fall immer durch den Kopf. Du hast kein Vertrauen in Susanne, ne? Das könnte immer wieder passieren. Ja, weil das halt das Problem. Sie ist 10 Jahre älter als ich und mit dem sie das Kind hat, mit denen hatte sie schwere Zeiten vom Geld her, von der Beziehung her und so. Und hast du das Gefühl oder die Angst, dass eure Beziehung deshalb auseinandergehen könnte, weil du das nicht mehr aushältst? Ja, weil wenn sie fährt, rege ich mich also immer tierisch auf und sage, ich will das nicht, ich will das nicht. Und dann fährt sie halt einfach und wenn sie wiederkommt, bin ich dann wirklich stinke sauer. Was meinst du denn, wie lange das jetzt dauert, bis du dich da so ein bisschen entspannt hast und auch wieder auf sie zugehen kannst? Also auch dann, ich meine, es ist erotisch und intim. Nein, klar, das ist ja nicht so, dass jetzt jede Woche einer anruft und sie weg ist. Aber auf jeden Fall, im Moment bist du noch ganz blockiert und gesperrt. Ja, es ist halt so eine Hemmschwelle dabei. Ist klar. Also, Thomas, ich will dir mal sagen, dass ich dich gut verstehen kann. Wenn ich in deiner Rolle oder in deiner Haut stecken würde, würde es mir, glaube ich, ganz genauso gehen. Und ich wäre, glaube ich, auch sehr sauer auf meine Freundin, wenn sie das immer noch machen würde. Ich kann dich da in deiner Position eigentlich nur bestärken. Also ich bin nicht sauer auf sie. Wir sind jetzt verheiratet schon seit etwas längerem. Umso schlimmer eigentlich. Und es ist halt nicht so viel Geld da. Aber ich sag immer, mit dem Geld, was wir haben, müssen wir auskommen. Muss man auf die Zähne beißen. Aber ich kenne sie auch, dass sie schon mit ihrem Kind fast im Heim gelandet wäre, weil sie kein Geld hatte. Sie musste Weihnachten Nudeln mit Maggi essen und alles. Und wenn dann einer anruft und sagt, kommst du, dann ist die Verlockung groß. Und sie weiß genau, wenn sie da 3 Stunden ist, kriegt sie 1000 Mark. Wenn sie, sagen wir mal, um 11 Uhr aus dem Haus geht und erst um 5 Uhr morgens ankommt, dann hast du 2000 Mark in der Tasche. Also, so gesehen kann man es verstehen. Aber ich, wie gesagt, emotional kann ich dich sehr gut verstehen, dass du damit nicht zurande kommst. Und du kommst damit ja nicht klar. Und wenn wir Streit haben, dann schmier ich ihr das halt immer wieder aufs Butterbrot drauf. Hast du denn einen Job oder bist du arbeitslos? Nein, ich habe einen Job. Hast du einen Job? Was machst du vom Beruf? Ich bin Dachdecker. Dachdecker. Thomas, gibst du mir die Susanne nochmal bitte? Ja, klar. Mach's gut. Tschüss. Ja. Susanne, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast, was ich gesagt habe. Ja, zum Teil. Ja, ich kann den Thomas verstehen, Susanne. Ich kann den auch verstehen, ne? Ich kann ihn von ganz verstehen. Aber liebst du ihn sehr? Ja. Wirklich? Ja. Warum hast du jetzt so gezögert? Weil, also man hat mir in meiner früheren Beziehung so sehr weh getan und ich habe wirklich, ich hätte für diesen Mann damals alles getan und ich habe dann irgendwo so das Vertrauen in eine Liebe, in eine Beziehung einfach verloren. Das heißt, ich denke mir, okay, ich weiß, es gibt für nichts im Leben eine Garantie, aber ich würde mich niemals mehr im Leben so aufopfern. In erster Linie denke ich immer, ich bin mir selber der Nächste. Andererseits trägst du ja auch nicht so sehr viel dazu bei, wenn du sowas immer wieder machst, dass eine gute Vertrauensbasis wachsen kann. Er verhält sich doch korrekt dir gegenüber. Ja, das stimmt, nur ich sehe es halt was anderes. Für mich hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Ja, ja, klar. Ich kann auch die Sichtweise verstehen, die du jetzt hier erzählst. Ja, das Schwierige ist nur, wenn er sieht es anders, er empfindet das anders. Ja, ne? Wenn ihr euch da einig werdet, würde ich auch sagen, okay, ihr habt vielleicht wenig Kohle und dann verdienst du dir halt so gut Geld dabei. Ja, gar nicht. Wir verdienen ja beide. Ich gehe Vollzeit arbeiten und er auch. Und im Prinzip kommt man mit dem Geld ganz gut zurecht. Ich würde mir an deiner Stelle wirklich nur überlegen, wenn du ihn, du hast schon gesagt, dass du ihn sehr gerne hast, sehr lieb hast. Und wenn dir doch einiges oder sehr viel an diesem Mann, an Thomas, gelegen ist, dass du das nicht, strapazier es nicht zu weit. Ja. Laufe nicht zu sehr Gefahr, dass er dich vielleicht verlässt. Das ist es dann nicht wert. Das ist auch nicht die 3000 Mark wert, die du dann mal schnell verdienst. Ja. Ne, das, so würde ich das sehen. Die letztendlich ist diese Beziehung und diese Liebe um ein Vielfaches wichtiger, als mal eine schnelle Mark zu machen. Der Thomas, der würde mich niemals verlassen. Wenn wir Streit haben, schon so oft Sinn gesagt, Mensch, komm, dann lass mich doch bitte alleine. Ich halt diesen ganzen Krach nicht mehr aus und ich Aber die Frage ist ja auch, die Frage ist auch, wenn man jemanden lieb hat, dann quält man den ja auch nicht. Dann tut man ja, das möchte ich ja nicht. Ich denke mir nicht, so, jetzt fahre ich mal los und dann ärgert er sich. Ja. Und, aber das fängt halt schon mit ganz kleinen Dingen an, mit seiner Eifersucht. Mhm. Wenn ich oben bei meiner Nachbarin bin und wenn ich dann schon bei der zweiten Zigarette sitze und immer noch nicht unten bin, ist er einfach schon sauer auf mich. Also zu dieser grundsätzlichen Sache, was deinen alten Job angeht, habe ich dir jetzt meine Meinung gesagt. Und da musst du jetzt sehen, wie du das halt für dich jetzt auf die Reihe da kriegst. Ich unterstreiche nur nochmal, also so eine Beziehung, so eine Liebe ist super wertvoll und kratzt die nicht zu sehr an und beschädige die nicht zu sehr. Alles Gute. Okay. Und schöne Grüße an Thomas nochmal. Alles klar. Euch beiden. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Clara. Clara, 23. Hallo. Hallo Clara. Ja. Was ist dein Thema? Ich wollte nur mal sagen, dass ich die vorherigen zwei sehr gut verstehen kann. Nur, ich wollte nur einen Tipp geben. Sie hat schon recht, sie soll ihren eigenen Leben ziehen, weil ich habe zwar nicht so ein Problem, aber ich habe so einen ähnlichen. Ich stehe zwischen zwei Brüdern. Du stehst zwischen zwei Brüdern? Ja. Du bist in zwei Brüder verliebt? Ja, also verliebt. Ja. Also es ist so, ich war selber verheiratet und habe ein Kind aus der ersten Ehe. Mhm. Ich wollte damals an meinen Ex-Mann irgendwie so eine Rache nehmen, weil er mich so verletzt hat, niedergemacht hat vor allem. Und gesagt habe, ich suche mir jetzt eine Selbstbestätigung und schau mal, ob ich es wieder schaffen kann, mein Leben aufzubauen. Und dann habe ich einen Bekannten gehabt, der ist selber verheiratet und habe mit ihm einige Male eine Bettgeschichte gehabt. Mhm. Und er hat einen Bruder gehabt, den ich kennengelernt habe. Mhm. Die haben uns gesehen, es war Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Und da war eigentlich der erste Bruder total vergessen. Mhm. Da war alles beendet. Mhm. Und ja, und dann hat man wegen dieser Geschichte einen Streit gehabt. Ich und der erste Bruder, mit dem ich was hatte, jetzt sage ich mal Tom. Mhm. Und weil er das einen Freund anvertraut hat und das hat er rumposaut. Und ich habe ihm eigentlich geholfen, dass seine Ehe dadurch nicht kaputt geht, weil er auch selber ein Kind hat. Dass ich gesagt habe, das stimmt alles nicht. Und es ist anderthalb Jahre gegangen, der Streit. Ja. Und ich wollte eigentlich versuchen, dass die zwei Brüder in Kontakt kommen, weil ich wollte die Familie nicht auseinanderbringen. Wie ist der Stand der Dinge jetzt im Moment? Heute? Es ist so, wir haben uns versöhnt und es war so, dass, ich wollte ihm einfach zeigen, ich bin glücklich und ich liebe meinen Freund, mit dem ich mittlerweile auch ein Kind habe und das in der Zukunft vorstellen. Nur es ist dann so weit gegangen, dass wir haben miteinander angefangen zu spielen, also von rein. Wissen denn die Brüder eigentlich voneinander? Die wissen von der früheren Geschichte. Mhm. Mein Freund weiß, dass sein Bruder eigentlich was von mir will. Mhm. Und er hat ihm schon oft genug zur Rechenschaft gezogen, hat gesagt, so nicht, entweder vorbei oder unsere Brüderschaft geht auseinander. Und dann habe ich mit seinem Bruder einmal allein gesprochen. Es ist halt dazu gekommen, dass wir wieder miteinander geschlafen haben. Wie, das kommt ja auch nicht so dazu. Wer war initiativ, du oder der Mann? Ich sag mal beide. Es waren beide, weil wir haben vorher schon miteinander gespielt und geflirtet. Und es war eigentlich, ich weiß nicht warum, es war eigentlich, ich habe immer gesagt, dadurch, dass er mir damals alles in die Schuhe geschoben hat, also besser gesagt, weil er alles irgendwie abgelöhnt hat, habe ich gesagt, gut, irgendwie zeige ich dir das schon. Und es war ein Riesenfehler. Liebe Clara, das ist eine komplizierte Geschichte, die du mir da jetzt erzählt hast. Und da kann ich jetzt gar nicht adäquat darauf antworten, weil unsere Sendung vorbei ist. Aber ich biete dir an, dass du gleich von uns nochmal zurückgerufen wirst. Okay. Dann leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, tschüss Clara, tschüss. So meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Nina Hellenkemper, Roland Lohr, Leo Scholten, Jan Hölz, Marc Sommer, Axel Rottländer und Elke Dunajski. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mein größter Coup. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ja, da haben wir was Besonderes vor. Da geht es hier um die Sendung Domian zum einen. Es geht um den Typ Domian zum einen. Und zum anderen geht es noch um was ganz anderes. Um etwas noch Spannenderes. Und dazu haben wir dann hier eine dicke, wunderbare Überraschung für euch. Schönes Wochenende. Bis Montag auf